S-T-E-D. C. D. Внимание, дамы и господа, через несколько секунд выйдут на сцену Шмуль-Мечен. Слабонервных, беременных и детей просим удалиться из зала. Остальным лечь на пол и задержать дыхание! Heute bin ich ziemlich gut drauf, ziemlich schick ansetzen, Hut auf. Rolex tickt, man, seh ich gut aus, hol mir den Kick, den ich absolut brauch. Hier, yeah. Wieder mein Solo-Auftritt in dem Pose-Outfit. Mach mich Skillnet, mach mich Brett, Fett, Rauch, Shit, Pose, die Beute mit Pose-Ausschnitt. Komm in den Club und genieß den Ausblick. Die Bau nicht schmuckt und die ist auch schick. Ich sing nur hoch, weil ihr jeder ausklickt. Meine Frau guckt krass, wenn sie's auskriegt. Egal, mal ein Ausgang, muss aber drin sein, bin kein Hausmann. Brauch unbedingt einen Drink, der taucht dran an die Arsch, laber eine Frau an. Für die Lady von mich, sie Mojito, mit einem Mal gefällt mir es. Die Tanz aber zum Song von Placebo. In Blau die Dame Tito. Oh, hübsches Ding, ich versteck mein Ehering. In die Linie Captain Spring. Gib den Löffel nur am Ring. Oh, hübsches Ding, du bist mit mir. Ich bin King, wenn ich dich seh, dann muss ich singen. Wir sind Blau, wir sind Spitz. Zu Hause sitzt, wie Frau und Kids. Im Augenblick bekämpf ich den Wunsch, der mir sehen kann in meinen Augenblitz. Alter, krasse Wort, sieht da klasse aus. Und es heißt darauf loszulegen. Ego Spike gewinnt, bitte weiter drin. Versuch ich mir einzureden. Lächerlich, ich bette mich weg. Mag lieber hau raus, was in deinem Fässer ansteckt. Ich sauf aus, weil es mich vergessen lässt. Meine Gedanken sind besessen von Sex. Sie will auf den Sieger vom Mann, doch ich bin besoffen, schiele sie an. Kurz darauf liegt mein Kopf neben der Toilette. Hätte nie gewettet, das Kotzen meine Ehe rettet. Oh, du hübsches Ding, ich versteck mein Ehe. Das bedeutet, dass du mal ängstlich warst, es aber jetzt nicht mehr bist.